Nur ein kleiner Hebel. Katastrophenalarm auf dem kanadischen Flughafen Toronto. Eine Douglas DC-8 schwebt an. Plötzlich, kaum 100 Meter über der Landebahn, fällt sie wie ein Stein herunter. Ein letztes Aufbäumen, dann prallt sie auf den Beton. Alle 109 Insassen kommen in dem Crash um. Was um Himmels Willen war so kurz vor dem Aufsitzen passiert? Kein Feuer an Bord, kein Triebwerksausfall, kein Entführer im Cockpit. Nur das Kassettenaufnahmegerät, das die letzten Minuten im Cockpit wiedergeben konnte, lieferte schließlich die Lösung des mysteriösen Falles. Zwar hatte der Co-Pilot eine Fehlhandlung begangen, doch dass sie zustande gekommen war, lag an der miserablen Cockpit-Technologie. Dafür zeichnete die Firma verantwortlich. Denn in der DC-8 gab es damals einen Hebel, mit dem man die Störklappen auf der Oberseite der Tragfläche ausfahren kann. Sie dienen zur Auftriebsvernichtung und dürfen erst nach der Landung betätigt werden, damit die Maschine mit dem vollen Gewicht aufs Fahrwerk lastet und umso besser abgebremst werden kann. Sie in der Luft auszufahren wäre tödlich, zumindest kurz vor der Landung. Bei der damaligen Ausführung der DC-8 konnte man dieses Ausfahren nach der Landung automatisch vorprogrammieren. Zog man den Hebel, so fuhren die Klappen sofort aus. Hob man ihn nur an, so fuhren die Klappen sofort nach dem Aufsetzen automatisch aus. Bei den Vorlandechecks hatte der Captain ganz normal angeordnet, Störklappen auf Automatik. Doch der Co-Pilot hatte falsch reagiert. An jenem 5. Juli 1970 hob er besagten Hebel nicht an, sondern zog ihn in die Ausfahrposition. Prompt fiel die vierstrahlige Maschine auf die Landebahn mit katastrophalem Ergebnis. Die akustische Tonbandaufzeichnung aus dem Cockpit zeigte einen dramatischen Verlauf. Offenbar hatte der Captain die Fehlhandlung seines Co-Piloten beobachtet. Captain, no, no, no, Co-Pilot, sorry, oh, very sorry, David. Letzte Worte aus dem Cockpit. Doch zwei weitere Unfälle mussten passieren, bevor das Bedienungssystem für die Störklappen geändert wurde. Man baute eine Sperre ein, die eine Fehlbedienung ausschloss.